1. Nachdem dies Iranis geschehen waren, erhielt Joseph die Nachricht, dass sein Vater krank sei. Daraufhin nahm sein beiden Sohn, Manas und Ephraim, mit sich, in zu besuchen. 2. Als Jacob, der Orch Israel genannt word, die Nachricht erhielt, dass sein Sohn Joseph gekommen war, sammelte sein letzten Krafter und richtete sich im Bett auf. 3. Jacob begann zu Joseph zu sprechen und sagt, der Allmächtige Gott erschien mir einst in Luz im Land Canaan und segnet mich dort. 4. Er sprach zu mir, ich werde dich fruchtbar machen und dir ein groß Nachkommenschaft schenken, aus der Vil Volker instehen werden, dieses Land wird ich deinen Nachkommen für immer als Besitz geben. 5. Dein beiden Son, dir hier in Ägypten geboren werden, bever ich zu dir nach Ägypten kam, solen als mein eigenen gelten. Ephraim und Manasseh solen für mich wie Reuben und Simeon sein. 6. Alkinder Jedok, die du nach ihnen zugen wirst, solen dir gehoren, sie werden in ihrem Erbteil unter dem Namen ihrer Brüder gesalt werden. 7. Als ich damals aus Mesopotamien zurückkehrte, starb Rahel auf dem Weg in Canaan, kurz vor Ephrath, ich begrub sie dort im Weg nach Ephrath, das Hut Bethlehem genannt word. 8. Als Israel dann Joseph sonsor, fragte er, wer sind dies Jungen? 9. Joseph antwortet seinem Vater, es sind mein Son, die Gott mir hier geschenkt hat. Daraufhin sagt Jacob, bring sie nach zu mir, damit ich sie segnen kann. 10. Israels Augen waren jedoch altersbedingt so schwach, dass kaum noch sehen konnte. Nachdem Joseph sie nach zu ihm gebracht hat, kast und umarmte Jacob sie liebevoll. 11. Dann sagt Israel zu Joseph ich hat niemals erwartet, dich wieder zu sehen, doch nun hat Gott mir sogar den Nachkommen gesagt. 12. Danach führte Joseph die Son von Jacobs nien weg und vernet sich tief vor seinem Vater. 13. Joseph nahm beide Son Ephraim mit seiner rechten Hand, so dass zu Israels linker Seat stand, und Manas mit seiner linken Hand, so dass zu Israels rechter Seat stand, und führte sie so zu im Herren. 14. Israel streckte Jedoch sein rechter Hand aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl dieser der Junge war, und sein link Hand auf Manasses Haupt, in dem sein Hand kreut, die Manas der Altier war. 15. Dann segnet Joseph und sprach, der Gott, verdessen angesicht mein Vater Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mein Hirt war von meiner Geburt und bis zum heutigen Tag. 16. Der Engel, der mich aus allen Schwierigkeiten errettet hat, dieser segne die Neben. Mogen mein Name und die Namen meiner Vorväter Abraham und Isaac durch sie weiterleben und mogen sie sich auf der Erde außerordentlich vermehren. 17. Als Joseph bemerkt, dass sein Vater sein rechter Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel ihm dies. Ergriff daher die Hand seines Vaters, im sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu legen. 18. Joseph sagt zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege den rechter Hand auf sein Haupt. 19. Sein Vater weigert sich jedoch und erwidert, ich weiß es. Mein Sohn, ich weiß es. Auch Manas wird zu einem Volk werden und mächtig sein. Denich wird sein jüngerer Bruder mächtiger als werden und sein Nachkommen werden ein groß Mensch von Volken bilden. 20. An diesem Tag segnete sie und sprach, dort juk solen die Israeliten siegen wunschen und sagen, Gott make dich wie Ephraim und wie Manas. So stellte er Ephraim vor Manas. 21. Danach sagt Israel zu Joseph ich word bald sterben, aber Gott word mit euch sein und euch in das Land euer Vorfahren zurückführen. 22. Ich gebe dir einen zusatzlichen Anteil Land, den ich den Amoriten mit meinem Schwert und Bogen abgenommen habe, so dass du in vor deinen Brüdern besitzt.